Erster Moses rief ganz Israel zusammen. Er sagte zu ihnen, hört, Israel. Zweiter, ich sage euch heute Regeln. Lernt sie und folgt ihnen. Dritter, Jahwe, unser Gott, machte einen Vertrag mit uns. Das war am Berg Horeb. Vierter, Jahwe machte diesen Vertrag nicht mit unseren Vätern. Er machte ihn mit uns. Wir leben heute hier. Fünfter, Jahwe sprach mit euch auf dem Berg. Er sprach aus dem Feuer. Sechster, ich stand damals zwischen Jahwe und euch. Ich sollte euch Jahwes Worte sagen. Ihr hattet Angst vor dem Feuer. Ihr seid nicht auf den Berg gegangen. Jahwe sprach dann. Siebter, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich holte dich aus Ägypten. Dort wart ihr Sklaven. Achter, du sollst keinen anderen Gott haben. Nur mich. Neunter, du sollst dir kein Götzenbild machen. Mache kein Bild von Dingen im Himmel. Mache kein Bild von Dingen auf der Erde. Mache kein Bild von Dingen im Wasser. Zehnter, du sollst dich nicht vor ihnen verbeugen. Du sollst sie nicht anbeten. Ich, Jahwe, dein Gott, bin ein starker Gott. Ich bestrafe die Kinder für die Sünden der Eltern. Das betrifft die dritte und vierte Generation. Das betrifft die, die mich nicht lieben. Elfter, ich bin aber gut zu denen, die mich lieben. Ich bin gut zu denen, die meine Regeln halten. Das gilt für viele tausend Menschen. Zwölfter, du sollst den Namen Jahwes nicht missbrauchen. Jahwe bestraft jeden, der seinen Namen missbraucht. Dreizehnten, halte den Sabbattag. Er ist ein besonderer Tag. Jahwe, dein Gott, hat es dir gesagt. Vierzehnter, sechs Tage sollst du arbeiten. Mache all deine Aufgaben. Fünfzehnter, der siebte Tag ist der Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Dein Sohn, deine Tochter sollen nicht arbeiten. Dein Sklave, deine Sklavin sollen nicht arbeiten. Dein Ochse, dein Esel und andere Tiere sollen nicht arbeiten. Auch der Fremde in deiner Stadt soll nicht arbeiten. Deine Sklaven sollen sich ausruhen, genau wie du. 16. Denke daran, du warst selbst Sklave in Ägypten. Jahwe, dein Gott, hat dich von dort befreit. Er tat es mit großer Kraft. Darum hat Jahwe dir gesagt, halte den Sabbattag. 17. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jahwe, dein Gott, hat es dir gesagt. Dann wirst du lange leben. Es wird dir gut gehen. Du wirst in dem Land leben, das Jahwe dir gibt. 18. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht fremd gehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen über deinen Nachbarn. 19. Du sollst nicht die Frau deines Nachbarn wollen. Du sollst nicht sein Haus wollen. Auch nicht sein Feld, seinen Sklaven oder seine Sklavin. Auch nicht seinen Ochsen, Esel oder andere Dinge. Du sollst nichts wollen, was deinem Nachbarn gehört. 20. Jahwe sprach diese Worte laut zu euch allen. Er sprach vom Berg, aus Feuer, Wolken und Dunkelheit. Er schrieb die Worte auf zwei Steintafeln. Dann gab er sie mir. 21. Ihr habt die Stimme aus der Dunkelheit gehört. Der Berg stand in hellem Feuer. Da kamen eure Anführer zu mir. 22. Ihr sagtet, Jahwe, unser Gott, hat uns seine Macht gezeigt. Wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Wir wissen jetzt, Gott kann mit Menschen sprechen. Und die Menschen müssen nicht sterben. 23. Warum sollen wir jetzt sterben? Wir haben Angst, das Feuer wird uns verbrennen. Wenn wir Jahwes Stimme länger hören, müssen wir sterben. 24. Gibt es einen Menschen, der so etwas erlebt hat? Wer hat den lebendigen Gott aus dem Feuer sprechen hören? Und ist am Leben geblieben? 25. Geh du näher und höre, was Jahwe sagt. Jahwe, unser Gott, wird zu dir sprechen. Dann erzähle uns alles. Wir wollen es hören und danach handeln. 26. Jahwe hörte, was ihr zu mir sagtet. Jahwe sprach zu mir, ich habe gehört, was das Volk sagte. Sie haben recht mit dem, was sie sagten. 27. Ich wünschte, Sie würden immer so denken. Sie sollen mich ehren und meine Gebote halten. Dann wird es Ihnen und Ihren Kindern immer gut gehen. 28. Geh und sage Ihnen, geht zurück zu euren Zelten. 29. Du aber bleibe hier bei mir. Ich will dir alle Gebote sagen. Du sollst sie dem Volk lehren. Sie sollen danach handeln im Land. Das Land werde ich ihnen geben. 30. Folgt genau dem, was Jahwe, euer Gott, euch gesagt hat. Weicht nicht davon ab, weder nach rechts noch nach links. 31. Geht genau den Weg, den Jahwe euch gezeigt hat. Dann werdet ihr leben und glücklich sein. Ihr werdet lange leben in dem Land. Dieses Land werdet ihr bekommen. 32. Folgt Gottes Wegen immer. 33. Ihr werdet lange leben.